Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück.